Schönen guten Tag, Herr Hillig. Hier ist der Hamann. Vielen, vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, habe Sie gestern Abend noch gehört. Hört sich ja alles soweit ganz gut an bei Ihnen. Bei mir ist es so lala. Ich bin schon seit ungefähr 2,5 Wochen in einem Zustand, den ich als nicht ganz gesund, aber auch nicht krank bezeichnen würde. Irgendwie fühle ich mich die ganze Zeit so schlapp und mir tut immer wieder was weh oder ich schlafe dann auch ganz schlecht und hab immer wieder was mit dem Magen. Das ist irgendwie so eine Dauerkrankheit gerade. Es nervt ganz schön und ich weiß auch nicht so richtig, was ich dagegen machen soll. Da ich ja nun schon lange Zeit Veganer bin, habe ich mir doch mal Vegan-Tabletten geholt. Ich glaube, da sind den Veganern Vitamine entnommen worden und in Tabletten gepackt, damit andere Veganer das essen oder vielleicht auch den Fleischessern wurden dort Hautzellen entnommen und das wurde dann in Tablettenform gepresst, damit halt Veganer doch auch ein bisschen Fleisch essen, aber halt nicht wirklich, sondern das sozusagen in zweiter Form aufnehmen, weil das Fleisch wurde ja vorher von anderen gegessen. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Ich bin mal gespannt, wie es mir damit weitergeht. So, und ich habe jetzt auch schon seit 2 Wochen das Laufen ein wenig zurück oder das Laufen zurückgeschraubt. Ich hatte ja zuerst mit dem Fuß so Probleme. Und es ist immer noch auch einfach blöd. Und genau, jetzt ist ja aber in 1,5 Wochen. Nee, in 2 Wochen, naja, in 2,5 Wochen ungefähr ist ja nun der Barcelona-Marathon und naja, gut, dass ich mir keine Zeit gesetzt habe, die würde ich jetzt bestimmt nicht mehr schaffen, sage ich mal, sondern ich möchte ja einfach nur dort schön laufen, hoffe, dass das Wetter einigermaßen gut ist und den Leuten zu jubeln, die mir zu jubeln, darum geht es mir eigentlich, Spaß, Fun und Rock'n'Roll. Genau, jetzt beginne ich auch gleich mal mit einem Lied, denn ich habe natürlich wieder eine kleine Liedauswahl vorbereitet hier. Und zwar geht es jetzt gleich mit den Flying Eyes los, und zwar mit Lay With Me von den Flying Eyes. Ja, das war Lay With Me von den Flying Eyes. Was gibt es sonst noch zu berichten bei mir? Arbeitsmäßig gibt es eigentlich nichts Neues. Da ist immer noch alles beim Alten. Ich verdiene ganz gut, so dass ich mich halt gerade so über die Runden halten kann, über Wasser halten kann. Ich habe jetzt ja einen kleinen Zusatzverdienst, das Samenspenden, ich meine, das Plasmaspenden angefangen. Dort versuche ich schon zweimal die Woche hinzugehen, weil ich bekomme immer 21 € pro Spende für nicht mal eine Stunde, so glaube ich, da sitzen. Also insgesamt nicht mal eine Stunde. Und das ist dann doch schon, finde ich, ganz cool. Damit finanziere ich mir so ein bisschen das Essen und ja, genau. Oder auch hier zum Beispiel so sexy Skin, totes Meer, Körperpeeling oder sowas. Nein, das habe ich mir natürlich nicht selber gekauft. Das habe ich geschenkt bekommen von Sanna, weil sie einfach möchte, dass mein Körper noch ein bisschen sexier wird. Ja, beim Plasmaspenden, das ist auch alles gar kein Problem. Letztes Mal, nee, vorletztes Mal hat sie mir meine Vene durchstochen oder falsch gestochen. Das war ein bisschen ätzend. Ja, da ging es mir dann nicht so gut danach, wurde mir ziemlich schlecht und irgendwie, und ich konnte meine Hand auch kurze Zeit oder nicht bewegen, weil die auch immer da rumgetüdelt haben und so. Das ist dann natürlich ziemlich beschissen. Sowas kann mal vorkommen. Aber ja, wie gesagt, für 21 € lasse ich das auch mal durchgehen. Und vor allem gibt es auch immer wieder Bonusgeld irgendwie. Mal 50 € hier, mal 15 € da, mal Kinogutscheine. Das finde ich schon ganz cool auf jeden Fall. Ja, auf Arbeit ist ziemlich viel los gerade. Wir haben viele Krisen, viele Leute, die jetzt langsam an Alzheimer erkranken. Und ja, das merkt man auf jeden Fall. Das schlägt natürlich auch auf die ganze Gruppe dann irgendwie nieder und ja, ist schon ein bisschen anstrengender. Aber auch da, das ist immer noch kein fordernder Job, sage ich mal. Genau, mit der Überlegung, wie es sonst weitergeht, habe ich auch noch nicht so richtig was. Ich hoffe immer noch auf meinen großen Musikkarrieresprung, der natürlich, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen. Hätte vielleicht noch etwas trinken sollen vorher. Jetzt nur heute Morgen ein Müsli gegessen mit Bananensojamilch. Ja, hoffe dann natürlich auf den großen Durchbruch, der natürlich auch nur kommen kann, wenn ich mich intensiv mit der Musik noch weiter beschäftige. Auch das ist in den letzten Tagen ein wenig. Aber dazu gleich mehr nach dem nächsten Track. Ich dachte, hier kommt mal etwas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich ist es dir zu hart. Ich habe sie auch schon lange nicht mehr gehört, war früher ein großer Fan von ihnen. Und sie haben ja auch ein neues Album letztes Jahr rausgebracht. Hier sind Slayer mit Take Ja, genau, was ich sagen wollte zur Musik, habe ich auch gerade ein kleines kreatives Tief, sage ich mal. Ich kann mich nicht so richtig darauf konzentrieren und bin dann auch immer ziemlich unzufrieden, selbst wenn ich dann, sage ich mal, die ersten Songstrukturen fertig habe. Wenn ich es dann am nächsten Tag oder ein paar Stunden später höre, lösche ich es dann doch wieder, weil ich einfach zu unzufrieden damit bin. Surfe aber auch nebenbei viel im Netz rum und gucke nach neuen Samples, neuen Synthesizern, Effekten oder sowas. Das sollte ich auf jeden Fall, glaube ich, mal lassen, oder habe ich mir auch vorgenommen, das zu lassen. Weil das, das lenkt auf jeden Fall nur ab und ich glaube nicht, dass das der Kreativität förderlich ist. Vor allem habe ich halt genug Sachen, mit denen ich arbeiten kann und viele von den Sachen benutze ich halt auch gar nicht. Das ist wieder, da kommt wieder so ein bisschen dieses, was ich schon beim Kaufen irgendwie habe. Ah, du brauchst irgendwie was Neues, und dann wird es auf jeden Fall geiler und dabei habe ich schon alles, damit ich geile Musik machen kann. Das Einzige, was ich mir jetzt auch gekauft habe, ist eine Roland MC303. Das ist eine Groovebox aus den 80er Jahren. Die habe ich mir geholt, um bei Sanna auch Musik machen zu können. Und ja, ziemlich cooles Teil. Das hatte ich irgendwie schon damals. Habe ich mir schon mal vor 10 oder 15 Jahren gekauft. Und ja, ist halt eine Groovebox. Das heißt, du kannst damit die rudimentalen Sounds machen, wie halt Drums und Synths und so weiter. Ein Step-Sequencer drin. Und ja, damit kann man auf jeden Fall, sage ich mal, so Songstrukturen erstmal entwickeln. Und das ist ganz cool, weil ist mir so ein bisschen aufgefallen bei Sanna halt, dann doch auch mal wünsche, ich würde irgendwie Musik machen. Ich habe auf meinem iPhone natürlich auch eine Musik-App, aber das ist irgendwie noch, finde ich, noch ein bisschen cooler. Oder was heißt cooler, irgendwie kann ich damit auch besser um, als auf dem iPhone da irgendwie drauf rumzuklicken und da irgendwie Musik zu machen. Genau, das ist irgendwie... Ja, das ist so mit der Musik jetzt gerade. Was kann ich denn noch dazu erzählen zur Musik? Musik hören tue ich immer noch viel. Sind da wieder viele neue, coole Sachen rausgekommen. Und ich habe es jetzt diesmal so gemacht, dass ich von der Musik, die ich gut finde und höre, habe ich jetzt dieses Mal, gut, wie gesagt, Slayer fand ich irgendwie ganz cool. Und ansonsten mache ich jetzt aber gerade, oder will ich jetzt, mache ich jetzt Musik, packe ich jetzt Musik rein, die, bei der ich denke, die wird dir auf jeden Fall, oder die wird dir gefallen, so irgendwie, weil letztes Mal hatte ich auch Scooter drin und dann, ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwie elektronische Musik, und ich weiß, du stehst ja da so, was heißt, du stehst da nicht drauf, das ist einfach nicht dein Musikgeschmack. Du findest, sage ich mal, dazu keine richtige Verbindung und so ist auch jeder unterschiedlich, finde ich ja vollkommen in Ordnung. Ein bisschen sauer bin ich schon da auf dich, dass du das nicht auch, dass du nicht die gleiche Musik magst wie ich. Genau, aber deswegen sind diesmal halt Stücke drin, bei denen ich eher dachte, okay, die kann sich denn ja auch anhören, ohne vorzuspulen zum Beispiel. Das nächste Stück, was jetzt kommt, das ist eins, was du bestimmt gerne magst, deswegen werde ich erstmal nicht sagen, was es ist. Es ist eine Live-Version. Und ja, wir hören da jetzt erstmal rein. Thank you. Ja, du hast es sicherlich erkannt. Es waren The Doors mit Backdoor Man in einer Live-Version. Genau, fand ich selber auch ziemlich cool. Richtig. Ansonsten kann ich noch erzählen, bei Sanna und mir läuft das alles sehr gut. Sie wären fast wieder mal schwanger gewesen, sozusagen. Oder ich sag mal, kann jederzeit schwanger werden. Und wir finden es auch beide nicht schlimm. Ist halt wirklich Wahnsinn, irgendwie, wie sehr wir uns auch lieben und wie sehr wir uns, sag ich mal, ergänzen und uns gut tun und alles und uns gegenseitig einfach helfen und unterstützen und das Leben zusammen halt irgendwie genießen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Wir haben auch schon über Zusammenziehen nachgedacht, so, weil sie hat ja eine Zwei-Zimmer-Wohnung und hat gesagt, naja, sie bräuchte auch das zweite Zimmer, sie hat ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer, bräuchte halt das zweite Zimmer nicht und könnte, ich könnte da praktisch dann auch einziehen. Weiß jetzt nicht, wie sehr das wirklich stimmt, dass sie das nicht braucht oder halt einfach nur gerne möchte, dass ich auch noch mehr bei ihr bin, sage ich mal. Also wir übernachten sowieso fast immer beieinander. Und verbringe auch so viel Zeit miteinander. Nicht zu viel, ich muss ja auch arbeiten, sie muss ja auch arbeiten. Immer mal wieder, aber wir haben ja beide eher so, sag ich mal, Nebenjobs. Und ja, es gibt aber auch Tage, wo wir halt dann natürlich auch Sachen alleine machen. Das ist mir ja auch wichtig. Gestern war sie zum Beispiel beim Putluck mit jemand anderem, bei jemand anderem da. Und ich bin ja auch oft bei Nils oder ich habe auch einfach mal einen Tag, wo ich sage, okay, ich bleibe jetzt mal zu Hause oder wir treffen uns jetzt heute mal nicht, weil ich will Musik machen oder ich will zocken oder sowas irgendwie. Genau, das ist irgendwie, läuft alles sehr, sehr gut und richtig, das ist ganz cool. Ich habe heute irgendwie so kurz gedacht, hoffentlich, also ich will nicht, dass es zu sehr zum nicht zum Alltag. Also ich habe irgendwie heute gedacht, naja, vielleicht, ich habe heute das erste Mal daran gedacht, wie schlimm das wäre, wenn sie mich nicht mehr lieben würde oder wenn irgendwas passieren würde, dass sie mich halt nicht mehr liebt oder so. Hat mir so ein bisschen Angst gemacht heute. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Vielleicht habe ich auch schlecht geträumt oder so. Und das hat mir einerseits so ein bisschen Angst gemacht, der Gedanke natürlich daran, dass das dann doch, weil es ja ziemlich schnell, sage ich mal, also es ging ja alles ziemlich schnell so, wir sind ja nicht mal 2 Monate zusammen und ist alles sehr intensiv und schön und bleibt aber auch intensiv und schön irgendwie gerade. Und irgendwie, glaube ich, würde ich ziemlich tief fallen, also nicht depressionsmäßig fallen oder so irgendwie, ist das Leben nichts mehr wert, wenn das jetzt vorbei wäre. Aber ja, ich glaube doch, da würde irgendwie ein großes Stück auf jeden Fall meines Herzens kaputt gehen. So. Und ja, das ist natürlich immer schade, aber das ist ja überhaupt gar nicht der Fall, überhaupt gar nicht. Ja, ich habe ja auch alles erzählt soweit. Also sie weiß alles, sie weiß irgendwie auch mit dem, dass ich da auch nochmal zur Reha will und so und weiß das mit den Schulden und witzig war auch, ich hab sie vor ein paar Tagen darauf angesprochen, meinte so, sag mal, du weißt schon, dass ich keinen Universitätsabschluss habe und so, ne? Und sie so, ich dachte schon, aber ich wusste auch nicht so genau, weil du hast da mal irgendwie sowas erwähnt. Da haben wir halt nie so richtig drüber gesprochen. Wir haben halt über ihr Studium gesprochen und über meins gar nicht so sehr. Und ich dachte dann so irgendwie, weiß sie das überhaupt? Nicht, dass sie das denkt, dass ich da irgendwie einen großen Universitätsabschluss habe und dann viel Geld verdiene und so. Genau, habe ich das auch nochmal gesagt. Das war irgendwie auch ein bisschen blöd für mich, weil ich dann natürlich dachte, wenn ich das jetzt sage und sie geht davon aus, dass ich einen habe, irgendwie, wer weiß, vielleicht liebt sie mich dann doch nicht mehr oder so, wie das halt immer so ist, aber ja, vollkommen egal halt irgendwie, ne? Mit dem Geld ist ihr das egal. Und auch alles andere, sie findet mich ja einfach toll und nicht irgendwie, keine Ahnung, die Sachen, die ich mir gekauft oder was weiß ich, erarbeitet habe oder sowas irgendwie. Natürlich, ich habe mehr andere Sachen dadurch erarbeitet. Ne? Ich wäre ja nicht der ich bin, wenn ich nicht irgendwie Sachen mehr erarbeitet hätte. Ja, das ist auf jeden Fall auch ganz, ist alles schön, ist alles ganz cool. Ja, ansonsten, genau, Barcelona. Dann, wie gesagt, am 5. oder 6. April, also am 6. April ist das Konzert, da würde ich auf jeden Fall vorbeikommen. Sanna weiß immer noch nicht genau. Und ich müsste auch am 9. April schon wieder in Hamburg sein, weil ich da, habe ich gesehen, zum Moderator gehe mit meinem Bruder. Das heißt, wir sind also auch bloß 2 oder 3 Tage da. Das ist ja sowieso realistischer. Ich meine, wenn ich alleine da bin, dann kann ich auch eine Woche da sein. Aber wenn, gerade falls Sanna doch mitkommen sollte, dann, ich glaube, ihre Oma hat auch Geburtstag an dem Wochenende. Genau. Dann, ja, bleiben wir natürlich auch nur ein paar Tage. Richtig. Ja. Das war das. Mehr kann ich eigentlich auch gar nicht erzählen bei mir. Ja, das geht mir gut. Also, geht so halt. Ich habe ja schon alles gesagt. Deswegen kommt jetzt hier das letzte Lied. Und zwar ist das von der neuen Platte von Wolfmother. Hier sind Wolfmother mit Gypsy Caravan. Ich wünsche dir auf jeden Fall ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt. Liebe Grüße an Rese und wünsche dir einen tollen Start in die neue Woche. Ja, ich finde das sehr schön mit diesen Nachrichten. Und genau, fühl dich ganz doll gedrückt von mir, Danny. Bis bald.